Hierauf wurde Jesus vom Geiste in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn zuletzt. Und der Versucher trat herzu und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete also, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, welches durch Gottes Mund ausgeht. Hierauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln Befehl geben deinetwegen und sie werden dich auf den Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Sagte Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir huldigst. Hierauf sagt Jesus zu ihm, entweiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn deinem Gott huldigen und ihn allein anbeten. Hierauf lässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Als er aber hörte, dass Johannes verhaftet sei, zog er sich zurück nach Galiläa, und er verließ Nazara und zog nach Kapernaum, das am See liegt im Gebiete von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist in dem Wort des Propheten Jesajas. Land Sebulon und Land Naphtali, am Meer hin, und jenseit des Jordan, Galiläa der Heiden, das Volk, welches in Finsternis sitzt, ein großes Licht hat es erblickt, und denen, die im Todesland und Schatten sitzen, ein Licht ist ihnen aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkünden und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Da er aber am See von Galiläa wandelte, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas, wie sie ein Fangnetz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er sagt zu ihnen, kommet mir nach, so will ich euch zu Menschenfischern machen. Sie aber ließen alsbald die Netze und folgten ihm. Und er ging weiter von da und sah zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, im Schiff mit ihrem Vater Zebedeus an der Ausbesserung der Netze, und er berief sie. Sie aber verließen alsbald das Schiff und ihren Vater, und folgten ihm. Und er zog umher in ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen, und verkündete das Evangelium vom Reich, und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen unter dem Volk, und es ging sein Ruf aus über ganz Syria, und sie brachten zu ihm alle, die ein Leiden hatten, mit mancherlei Krankheiten und schmerzhaften Übeln behaftete, dämonische, mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Massen von Galiläa und der Dekapolis und Jerusalem und Judäe und dem Land jenseit des Jordan.